Lebenskreis und Mandala. Im Lebenskreis, Lehrbeschreibung des lamaistischen tibetanischen Buddhismus, wird die ewige Wiederkehr der kosmischen Makronächte und Makrotage der Wiederverkörperungen so dargestellt, als ob sie in einem großen Kreis schrecklicher Figuren abliefe. Und das alles seinerseits im Leibe eines noch fürchterlicheren Dämons. So ist es, denn am Ende eines dieser Makrokalpas wird der Archetypus des Demiurg Jehova seine eigene illusorische Schöpfung, sein Maya, verschlungen haben. Die Materie frisst ihre eigenen Kinder und nichts bleibt zurück. Das ist die Welt, der Kosmos, in den die hyperboreischen Geister eingefallen sind. Was ist geschehen? Wie wurden sie an diese höllische Mater, an diese Mutter gekettet? Die Katara behaupten, dass das Universum rein erschaffen worden sei, dass aber vom fünften Himmel an abwärts sich das Gespenst des Bösen und des Chaos, der Demiurg Jehova, eingeschlichen hat, alles vermischend und verfälschend. Deswegen ist die Erde die Welt des Dämons, des Herrn der Finsternis. Die Juden seien seine Vertreter. Bedauerlicherweise haben die Katara Letzteres nicht erfahren, auch nicht die Templer, aber doch einige Gnostiker. So sehr die Katara recht haben, oder wenn dieses Universum nur eine höllische, frevelhafte, widerrechtliche Nachahmung eines anderen geistigen Universums wäre, was sich besser der Natur des Demiurgen Jehova, des Juden und seinen Anhängern anpassen würde, weil diese nicht schöpferisch, sondern bloße Nachahmer, zur Verfälschung neigende Diebe sind, wird das Drama der hyperboreischen, hier eingeführten, gefallenen, gefesselten Viras immer dasselbe sein und nur einen Beweggrund gehorchen, alles aufs Spiel zu setzen, um den Feind in seinem eigenen Territorium zum Kampfe zu stellen und den Krieg von innen heraus zu gewinnen. Diese Helden haben den Verlust ihrer hyperboreischen Seelen damit verpflichtet, um den Albtraum des Demiurg, seiner Fälschungen und Vermischungen zu zerstören. Sie haben vor, die Welt zu ihrer ursprünglichen Reinheit zurückzuführen, die Erde und die verdorbene Natur wieder zu verwandeln, die der Demiurg, der Herr der Finsternis, verfälschte und nun versucht, seinen Krebsschaden, seine höllische Nachahmung, seine Maschine der Wiederkehren, seine Atmung, seinen evolutiven Traum weiter auszudehnen. Auf jeden Fall ist dies der große Krieg, denn wenn die Katara nicht recht hatten, und es gibt die verdorbene, verfälschte Welt nicht, sondern eine unabhängige, vom Demiurg geschaffene Schöpfung des Alpdruckes mit seinen Galaxien, den Sternen, Planeten, Mineralien, Pflanzen, Tieren und Tiermenschen, mit ihrer großen Kreislaufatmung werden von einem anderen Winkel eines anderen Universums, wo andere Gesetze herrschen oder kein Gesetz, wie Nietzsche sagen würde, die Siddhas-Helden, die hyperboreischen Divyas aufbrechen, um in diesem schrecklichen Kreis durch das Fenster der Venus von der schwarzen Sonne vom grünen Strahl aus einzutreten und einen wesentlichen Kampf zu führen, um sie zu vernichten. Entweder sind sie herausfordernde Kämpfer, die heldenhaft ihre Identität aufs Spiel setzen, oder sie werden geschlagen und gefangen genommen von den Legionen des Herrn der Finsternis, festgenommen am Rande eines anderen Universums an den Grenzen Hyperboreas. Ich neige dazu, dem Erlebten der Katara Glauben zu schenken, weil ich in der vom Demiurg verfälschten Natur eine Sehnsucht, eine Minne entdecke, die wie die Erinnerung an einen alten Amor ist, nach einer verlorenen Reinheit, die sich auf mein Schönheitsgefühl überträgt, das wie ein Schrei der Wesen und der Dinge ist, ein Hilferuf, wenn die Dinge auf uns zukommen, begierig sich in Symbole zu verwandeln, wie Nietzsche sagte, oder sich in uns unsichtbar machen wollen, wie Rilke sagen würde. Und das liegt bereits außerhalb des ganzen großen demiurgischen Planes, seiner Atmung, seiner Tage und Nächte, seines Kreises der ewigen Wiederkehr und seiner Archetypen. Es handelt sich hier nicht um ein Zeitalter des Goldes eines Satya-Yuga, involutioniert in ein Zeitalter des Silbers oder Tetra-Yuga aufgrund der natürlichen Verminderung der Energie der Ausatmung Brahmas oder eines Shakti. Die Erklärung ist nicht die von Hanuman, sondern die der nordischen Germanen in der Edda, Es gab einen Krieg, den man gegen den Wolf Fenrir verlor. Und es kam die Dämmerung der Götter von Hyperborea. Die Tatsache, dass die ausführliche Beschreibung der Kalpas, Manvataras und Yugas nicht im Rigveda erscheint, ist aufschlussreich, und dass es der grammatische Mono Hanuman ist, der sie in solch ausgearbeiteter Form darstellt. Die Veden entsprechen einem arischen Zeitalter. Dagegen zeigt uns der Mono bereits einen tierischen, dravidischen Einfluss an, ein Mestizentum mit dem Tiermenschen, mit dem Tiergott. Er entspricht der Epik des Ramayana und des Mahabharata. Es ist von großer Wichtigkeit zu wissen, dass die Griechen auch ein Yuga der Helden eingeführt haben, das der Periode des Sankhya und des Sankhyana entsprechen könnte, das den Yugas vorausgeht und folgt, wie eine Dämmerung, und das ein Zehntel des ganzen Yuga wert.